Zum 22. Todestag des Präsidenten Kim Il-sung brachten die Zeitungen und Internet-Homepages in Deutschland Sonderbeiträge. Die Zeitung Rote Fahne veröffentlichte in ihrer Juli-Ausgabe mit einem Sonnenporträt von Kim Il-sung einen Beitrag über seine unvergänglichen Verdienste. Unter dem Titel »Ein großer Führer des Volkes« erschienen jüngst auf der Internet-Homepage des antiimperialistischen Forums die Fotos über das unvergängliche revolutionäre Leben von Kim Il-sung und über seine Verdienste. Auch die Studiengruppe für koreanische Kultur brachte auf der Internet-Homepage des Reisebüros MS mit einem Foto von Kim Il-sung einen Beitrag unter dem Titel »Ein gütiger Vater des Volkes«.